Hallo in der Wechselzone. Lukas, Thomas und Adrian begrüßen euch sehr herzlich hier bei uns und es ist die Episode Nummer 94. Wir haben wieder einen bunten Mix aus verschiedenen Themen aus der Ausdauerwelt, hier eben auch einen speziellen Triathlon für euch vorbereitet. Doch zunächst möchte ich das Befinden meiner Kollegen erfragen. Also Jungs, wie geht's euch? Also ich für meinen Teil bin übelst müde. Okay, Das war. das heißt, bist wieder im Nachtdienst? Nein, Nee, du nee. arbeitest zu viel. Ich arbeite, also ich habe jetzt ich hatte jetzt in 1,5 Wochen, habe ich mal geschaut, 18 Überstunden gemacht. Okay. Nicht schlecht. Ja. Da scheint ja durch die Bank so zu gehen, jetzt momentan mit der Arbeit bei Ja. uns. Ja. Arbeitstechnisch ist momentan viel los. Okay, und trainingstechnisch? Auch sehr Ist viel ja auch los. einiges los. Ja. Ich hatte eine anstrengende Woche, aber auch eine schöne Woche. Irgendwann hat sie auch mal geschneit. Das war dann halt wieder nicht so toll. Deswegen hat sich am Mittwoch quasi schon bei mir entschieden, dass ich heute am Freitag, den 25. nehmen wir gerade auf, habe ich gesagt, so, ich gehe auf jeden Fall ins Fitnessstudio und mache da meine letzte Einheit mit 5 Kilometer in 4,15er Schnitt war ganz schön. Ja. Am Montag habe ich es mir schon mal gleich gegeben mit was waren es, 5 mal 1000 in 3,50er Schnitt und ich habe sogar ein Segment geholt von ich wusste zwar, dass es eins ist, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie noch Erster werde. Mal schauen, wie lange es hält. Normalerweise sind die Jungs dann immer ganz schnell und holen sich das wieder zurück. Halt nochmal den Gedanken fest mit diesem Fünfer heute, den du auf dem Laufband gelaufen bist. Darauf möchte ich nachher nochmal kurz zurückkommen. Okay. Thomas, wie geht's dir? Bei mir ist alles im Lot. Training Alles im Lot. läuft. Training läuft. Aber ich meine, bei dir ist ja arbeitstechnisch auch gut was los, ne? Also ist ja, wie gesagt, bei uns irgendwie durch die Bank durchweg irgendwie momentan recht stressig, ne? Irgendwie zu Jahresbeginn. Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen, es kommt einem irgendwie auch immer länger vor, glaube ich. Dadurch, dass es schon, also trotz allem immer noch so früh dunkel ist und wenn man nach Hause kommt, selbst wenn es dann erst 6 Uhr ist, hat man ja das Gefühl, der Tag ist trotzdem schon vorbei. Und ja, ich freue mich schon wieder auf nächsten, übernächsten Monat. Ja, den Januar haben wir es fast geschafft. Genau. Es ist nicht mehr lange. Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Also ich durfte auch mal einen Tag einspringen und hier und da auch mal ein bisschen früher fahren, weil noch ein Gespräch anstand. Nichts Schlimmes, kein schlimmes Gespräch. Aber da durfte ich auch mal eine Stunde früher. Und irgendwie sieht wenn ich jetzt mir meine Trainingswoche auf Strava angucke, dann sieht das so ein bisschen aus, als würde ich für den kommenden Wettkampf, der jetzt am Sonntag ist, ne, der Swimrun in Darmstadt, als würde ich dafür tapern. So vom Training her, kurze Einheiten, so ein bisschen knackiges Zeug mittendrin, war aber überhaupt nicht so mein Vorhaben. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Trainingswoche durchziehen, weil dieser Wettkampf ja, ist für mich einfach mal ein Wettkampf aus dem Training heraus. Ja, aber wie gesagt, also die Arbeit hatte auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den Wettkampf. Wird wirklich eine richtig, richtig coole Sache. Heute habe ich gesehen auf der Website die also beziehungsweise die Bahnverteilung für das Schwimmen ist online. Ich starte direkt um 9:30 Uhr in der ersten Gruppe. Es sind mehrere Gruppen. Da ich jetzt schon ein alter Sack bin, den Thomas nach. Und so ab 45 gehöre zu den Senioren, darf ich auch ja, zumindest da irgendwie einen Vorteil haben und in der ersten Gruppe starten. Ja, Also wie zumindest im das. Schwimmbad, die Rentner sind immer die Ersten im Becken, Jawohl, so sieht's aus. Genau, also Nummer 116, 9:30 Uhr ist der Start. Schauen wir mal, was der Sonntag bringt. Ich freue mich. wenn einer Und in der gibt's Nähe einen von Darmstadt Livestream? wohnt, dann unterstützt auch mal Adrian da. Ja. Kann ja Ja. Facebook, nicht Facebook Live, sondern wie heißt das hier? Instagram. Instagram Genau, Live, ja, Instagram Live. genau. Ja, ich versuch's. Da mache ich Nee, aber es, was mich auch freut, ein Athlet, mit dem ich zusammenarbeite, den ich trainiere, der Fabian, schönen Gruß, der ist auch mit dabei. Da freue ich mich, den jetzt persönlich kennenzulernen. Und für ihn ist es genauso für mich ein Trainingswettkampf. Und ja, mal schauen. Also, aber ich bin wirklich, wirklich gespannt. Gerade so im Schwimmen, also was ich jetzt gesehen habe, und das ist noch im Rahmen, es sind 6 Leute pro Bahn eingeteilt. Und ich sag mal so, das, ja, geht. Ja, es ist eine 50-Meter-Bahn. Müsste machbar sein, ohne da jetzt irgendwie, ja, jetzt irgendwie in Stau zu kommen. Müsste machbar sein, da einigermaßen gut durchzuschwimmen. Also ich sag's mal so, du, also in Portugal hättest du da deinen Spaß gehabt. Ja, das war aber auch nur 25 Meter Bahn, ne? Also wo ich jetzt erstmal, wo es wirklich aber auch viel kleiner ausgesehen hat, ne? Also wir waren erstmal überlegen, ob das überhaupt 20 Meter hat, aber es waren tatsächlich 25. Ja, nee, 50 ist schon ein bisschen was anderes und ja, das passt. 6 Leute, das ist okay. Musstest du da eigentlich eine Zeit eingeben oder was du schwimmen möchtest? Oh Gott, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich meine ja. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Okay. Aber das ist hier tatsächlich so eingeteilt, dass die Senioren zuerst starten. Dann halt geht so mit den Altersklassen weiter nach unten. Und es geht halt von alt nach jung. Ne? Weil zum Ende hin, es gibt sehr viele Jugend. Teilnehmer und Juniorenteilnehmer. Ja, also das ist halt so ein Event, wo da sehr viele Jugendliche und Junioren dabei sind, was richtig auch sehr cool ist. Und das nimmt, glaube ich, sogar mehr als die Hälfte des Teilnehmerfeldes. Und ja, die starten aber dann ganz, ganz zum Schluss ich glaube, das ist der Start um 11 Uhr bzw. 11:30 Uhr, da bin ich aber auch schon mit meinem Laufen fertig. Ne, ich sehe sogar um 12:20 Uhr sind die letzten Starts, ja. Also da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Hause. Gibt es denn da eigentlich einen Jagdstart beim Laufen oder Ja. lauft ihr einfach ganz an? Nee, beim Das ist ja auch Laufen cool. gibt's einen Jagdstart, genau. Das wird auch richtig. Das ist auch so eine Sache, auf die ich mich richtig freue. Das ist ja auch so meine Premiere. Genau, und da wird irgendwie, habe ich gerade gelesen, 30 Minuten nachdem die Schwimmzeiten dann halt stehen, nachdem die Ergebnisse stehen, wird dann halt ja, im Jagdverfahren wird dann das Laufen veranstaltet. Ja, ich kann es bei der nächsten Episode kann ich dann berichten, wie es gelaufen ist. Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Genau. Hatte Thomas eigentlich schon was erzählt von seinem Training? Ja, alles Wie Picobello, immer. alles läuft. Bist jetzt aber nicht näher drauf eingegangen. Aber gut, wenn es läuft, dann ist ja gut. Ja, das ist ja so die Jahreszeit, man macht irgendwie nichts Wildes, da kommt es eigentlich nur darauf an, dass man ja kontinuierlich Da was man macht, ne? dranbleibt. Ja. Und keinen Blödsinn macht. Was mir eigentlich auffällt, ist beim Strava, ich bin einer von. Oder ich sag mal so, ich bin in der Minderheit momentan, was es beim Training angeht. Alle anderen, also draußen angeht, alle anderen trainieren entweder auf Swift oder, ja, eigentlich auf Swift meistens halt. Siehst du halt immer unten irgendwelche Banner von Swift oder Bilder, wo sie das Männchen, was läuft oder was Fahrrad fährt, fotografiert haben. Das ist schon übel, wie viele Leute eigentlich solche Einheiten quasi fast jeden Tag machen. Ja, das sind wir schon eigentlich bei dem Thema, wo ich vorhin gesagt habe, halte mal das Thema Laufband fest. Da bist du ja auch schon auch immer wieder mal unterwegs, ne? Warst ja auch in der Vergangenheit immer wieder. Aber du hast recht, das war auch das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass immer mehr Leute auf Zwift und auch immer mehr Leute laufenderweise auf Zwift oder auf Laufband unterwegs sind. Und ja, also so wie du das gerade gesagt hast, so wollte ich es nämlich auch sagen, dass das ist ja echt Wahnsinn. Also man sieht wirklich im Vergleich zu letzten Jahr, man sieht wirklich, dass da ein Zuwachs von mindestens, keine Ahnung, 50, 60, 70% ist. Also ist schon richtig Ja, krass, wie viele Leute da mehr jetzt. sogar. Also du kriegst ja immer angezeigt, wie viele Leute gleichzeitig mit dir online sind. Und so der Dienstagabend ist meistens einer der Tage, wo echt viel los ist. Und Ja. da sind momentan eigentlich immer, weiß ich nicht, so um die 8.000 Leute auf der Strecke. Und das ist echt schon, ja, schon ein bisschen schade, weil dann, weißt du, dann sind so viele, dann kriegst du ja gar nicht mehr mit, wer um dich rum ist, weil die Namen so schnell wechseln, da kommt dann auch kein Gespräch oder irgendwas mehr zustande. Dann Ja. rauscht immer alles nur an dir vorbei oder du fährst durch so eine Masse an Leuten. Das hatte ich auch diese Woche irgendwann mal gedacht, dass das schon sich sehr krass auch im Vergleich zu letztem Jahr entwickelt hat. Ja. Aber die arbeiten ja dran, dass man demnächst pro Tag auf zwei verschiedenen Kursen fahren kann. Jetzt momentan ist es ja so, dass immer nur ja, ein Land oder ein Kurs zur Verfügung steht, in den man automatisch reingeschmissen wird. Und demnächst sollst du halt immer dir zwischen zwei wählen können, was natürlich dann auch wieder so ein bisschen die Strecken leerer macht. Finde ich gar nicht schlecht eigentlich. Ja, nee, finde ich auch gut. Ja. Irgendwann, ich meine, bei mir kam es ja zum Glück letzte Zeit jetzt nicht mehr, aber jetzt auch im Laufe des Winters kam es, glaube ich, ein oder zweimal ist Zwift abgestürzt, da ging gar nichts mehr. Also es ist schon heftig. Aber man sieht das ja auch so auf Strava, ne? Also dass auch da so die Leute, mit denen du auf Strava verbunden bist, ne, dass das auch deutlich zugenommen hat. Gerade Laufbänder, ne, sind da wirklich schwer in Mode jetzt gekommen. Ich meine auch kein Wunder bei dem Wetter da draußen, bei den Minusgraden. Aber auch da ist es deutlich sichtbar. Und Lukas, das wollte ich dich auch nochmal jetzt in dem Zuge fragen. Du läufst ja jetzt, wenn du im Fitnessstudio läufst, hast du da vielleicht freies WLAN? Weil dann könntest du nämlich auch auf Zwift laufen. Da können wir tatsächlich mal so eine Wechselzone Podcast-Lauftreff organisieren, wenn du da unterwegs bist. Ja, ich bin, hab, also, ich habe jetzt gesagt bekommen, dass ich mich da ins WLAN ja, einwählen könnte. Das habe ich aber erst vorgestern gesagt bekommen und ich brauchte, glaube ich, doch einen Foodport dafür, oder? Da, deswegen, also von daher müsste ich mir erstmal so einen besorgen, damit ich da überhaupt mitlaufen könnte. Aber ja, theoretisch wäre es möglich. Ja, dann hol dir Dann so ein ja. Teil. Die sind nicht teuer. Also wie gesagt, also jetzt der Thomas hat das letztens erzählt, als wir das beim Thema Zwift waren. Zwift selbst hat jetzt auch einen eigenen. Der ist jetzt gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, ob man den bekommt. Der ist ja ständig irgendwo ausverkauft. Aber den von Polar, den ich habe, den kann ich auch empfehlen. Thomas, was hast du für einen? Ich habe auch diesen Milestone-Port, heißt der. Nur Das ist die Milestone, Firma, ja. die jetzt, die hat Zwift jetzt gekauft und der ist jetzt auch von Zwift gelabelt. Den kann man jetzt direkt über die Zwift-Webseite kaufen. Ja, muss ich mal reinschauen. Ja, Ich habe zwischen. vielleicht dazu noch ganz kurz, ich hatte die Tage auch mal, oder jetzt eigentlich schon länger, mit einem Hörer von uns mal hin und her geschrieben, der sich auch einen Laufband gekauft hat. Der hat jetzt auch ein ganz lustiges System sich dazu angeschafft. Und zwar ist das kein Foodpod, sondern das ist im Grunde. Ja, kann man sich vorstellen, wie so ein kleiner Geschwindigkeitsmesser oder so eine kleine Rolle, die gegens Laufband drückt und dann quasi live die Geschwindigkeit vom Laufband misst und das dann sich bei Swift dann als Footbot anmeldet per Bluetooth, aber eigentlich ein Geschwindigkeitsmesser vom Laufband ist. Fand ich auch eine ganz witzige Ja. Idee, weil dadurch nochmal so ein bisschen mehr Genauigkeit reinkommt. Du meinst den Heiko? Genau. Ja. Ja, ich war lustigerweise mit Heiko letztens, wann denn vor, ne, gestern, genau, Ja, gestern gestern war es. Donnerstag, war ich mit ihm haben wir so einen kleinen Meetup veranstaltet und das hat super geklappt. Und er meinte auch dann im Nachhinein, dass halt mit diesem System, weil ich habe zu ihm geschrieben, ja, es war nicht so ganz einfach, so die gleiche Geschwindigkeit zu halten. Und da hat er mir halt geantwortet, dass das halt mit diesem System für ihn einfach ein einfaches war. Also das war für ihn dann halt wiederum gar nicht so schwierig. Ja, dass das damit richtig gut funktioniert hat. Ja. Ja, er hat auch nochmal relativ viel hin und her getestet. Wir hatten da so ein bisschen hin und her geschrieben auch. Und das scheint wirklich ein ganz, ganz gutes System zu sein. Ist allerdings auch nochmal ein Ticken teurer als die Foodpods. Ich glaube, der lag irgendwie so bei 100 € um den Dreh, hat er gesagt. Und so ein Foodpod, ich glaube, der von Zwift, der günstige, den kriegst du jetzt schon für 29 €, glaube ich. Ja, also für mich persönlich, also ich brauche es eigentlich nicht. Ich bin mit dem Footboard von Polar, den ich habe, mit dem bin ich zufrieden. Klar gibt es eine kleine Abweichung, aber mit der kann ich leben. Das stört mich da nicht weiter. Den Heiko, den hat es ein bisschen mehr gestört. Gut, ich will euer Gespräch über Laufbänder jetzt nicht stören, aber lass uns mal weitergehen, weil wir haben eigentlich noch so viele Themen und ich glaube, wir schaffen so schon fast gar nicht alles, aber wenn wir doch schon mal hier bei draußen trainieren sind, dass ich so einer der wenigen bin, kommen wir doch mal zu den bevorstehenden Ironman Events. 70.3. sind es doch, oder? Genau. Zumindest in Dubai ist ein 70.3, bei denen in Südafrika bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber lass uns doch mal den mit Dubai anfangen. Ja. Genau, die Wettkampfsaison geht wieder los. Jetzt in diesem Wochenende, wie gesagt, wir haben heute Freitag den 25., wo wir aufnehmen, und jetzt kommenden Sonntag ist in Südafrika das 70.3-Rennen, was auch zumindest bei den Männern ein ganz interessantes Startfeld hat. Also einmal aus deutscher Sicht, einer, der sich da Hoffnung machen kann für einen WM-Slot, ist mit Sicherheit der Johann Ackermann. Der hat letztes Jahr also auch da gestartet, hat relativ lange, glaube ich, das Rennen angeführt, ist dann irgendwann leider mit einem Platten auf dem Fahrrad ein bisschen zurückgefallen. Probiert es aber dieses Jahr wieder, und was man so liest, auch wieder mit der Ambition, sich frühzeitig den WM-Slot für Nizza zu holen. Hat aber auch relativ starke Konkurrenz. Und zwar ein James Kannemar ist noch dabei, ein Matt Troutman. Und was den Adrian, weiß ich gar nicht, ob freuen wird oder zumindest interessieren wird, ist der Bradley Wise, den man eigentlich sonst mehr aus der Xterra-Szene kennt, der zwar schon mal 73-Rennen macht, aber eigentlich dieses Jahr ausgegeben hat, dass auch so die WM in Nizza, also die Ironman 73-WM, so sein Saisonziel ist und er wirklich voll darauf den Fokus setzen will und dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen weniger den Fokus auf Xterra setzt. Ja. Ich glaube, du bist nicht ganz so begeistert davon. Also Adrian freut es nicht. So ein guter Athlet, weißt du, und dann geht er auf die Straße. Ja, wahrscheinlich vorübergehend. Er macht es wie unser, das Thema, das wir gleich aufmachen, wie Gomez, und geht wieder dann irgendwann mal zurück. Aber was ich nochmal hinzu reinwerfen möchte, ist, dass auch neben, aus deutscher Sicht, neben den Johann Ackermann, auch der Johannes Moldern mit am Start ist, der eigentlich auch so wie Johann Ackermann, also jetzt für viele wahrscheinlich sind das jetzt nicht so die Namen jetzt wie Jan Frodeno oder Sebastian Kienle, aber es sind wirklich auch Top-Athleten, so vielleicht so die zweite Garde, die so gerade so dahinter steht, aber richtig, richtig fitte Jungs. Das Interessante bei den beiden ist, dass sie so ziemlich das gleiche Programm im Frühjahr haben. Ne? Beide sind jetzt bei 70.3 in Südafrika, beide sind auch bei dem Ironman auf Lanzarote gemeldet. Mhm. Und bin ich mal gespannt, wie sich das gestaltet, weil der Johann Ackermann ist ein starker Schwimmer, guter Radfahrer, der Johannes Moldern ist ein sauguter Radfahrer und vielleicht der etwas bessere Läufer, also bin ich mal gespannt, wie es zwischen den beiden so aussieht. Ja, also ich würde mal sagen, die Chancen für beide stehen eigentlich ganz gut, muss man halt mal schauen, wie gut man jetzt in die neue Saison quasi startet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben noch keine Starts, oder? Beide jetzt hier in den vergangenen Monaten? Nein, es war ja jetzt nichts los letzte Zeit, ne? Ja gut, ein paar ein paar Startplätze sind ja auch schon weg. Also, wie jetzt in Brasilien, wo war es? Argentinien? Argentinien. Also es sind schon sehr viele Deutsche auch qualifiziert. Ich glaube, 8 Stück oder so? Ja, es sind ganz viele Deutsche, ja. Ja, die haben schon gute Arbeit geleistet. Ja. Jetzt können sie die Beine hochlegen. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen soll bei den Frauen, ist am Start die Emma Pallant, die eine sehr hohe Siegchance hat, und aus deutscher Sicht die Sabrina Stadelmann. Ja, aber ich glaube, bei den Frauen sind insgesamt nur 4, 5, 6 Starterinnen oder sowas, also ein relativ kleines Profifeld. Ja, ich schätze mal auch, dass da so ziemlich alles über die Emma Pallant laufen wird. Ja, jetzt keine Überraschung. Irgendwie stattfindet, ja. Genau. Aber dann nächste Woche haben wir ganz großes Kino. Oh ja. Da ist ja dann, es gibt ja bei den Mitteldistanzen, bei Ironman 70.3 gibt es ja die sogenannte Triple Crown Serie, für die, die das nicht kennen. Triple Crown ist quasi, beinhaltet das Rennen in Dubai, die jeweilige WM des Jahres und die Mitteldistanz in Bahrain. Und derjenige, der es schafft, alle drei Rennen zu gewinnen, bekommt $1 Million. US-Dollar sind es, glaube ich. Das hat bis jetzt nur Daniela Rüff geschafft und alle anderen, die es versucht haben, nicht. Oder ich glaube, Jan Frodeno hatte zumindest einmal 2 Siege, hat dann aber auf den letzten Start verzichtet und hat es gar nicht mehr versucht, weil er irgendwie seinen Fokus auf Hawaii tatsächlich gesetzt hat. Aber von daher schon mal, also rein finanziell ein sehr interessantes Rennen, und ist dementsprechend auch top besetzt, und in diesem Jahr werden sich da wahrscheinlich in erster Linie der Alistair Brownlee und der Christian Blumenfeld, über den wir in einer der letzten Folgen mal ein bisschen ausführlicher gesprochen hatten, ein hartes Battle liefern, könnte ich mir vorstellen. Ne? Und ich denke, wer da gewinnt, wird dann wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch in Bahrain und bei der 73 WM am Start sein. Also ich will noch mal einwerfen, dass auch hier der Johann Ackermann bei mir in der Starterliste steht. Genauso wie ein sehr bekannter Name, der Patrick Nielsen, der die beiden da vorne bestimmt auch ein bisschen ärgern möchte. Ja. keine Einwände. Aber ich sag mal so, bei den letzten Leistungen, die man so gesehen hat, wird das schon hart, die beiden zu ärgern, glaube ich. Aber wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall dieses Jahr auf eine phänomenal tolle 73-Serie oder wahrscheinlich auch WM dann freuen, wo dann ja ein Brownlee, ein Frodeno, ein Gomez, so wie beim letzten Jahr, was ja eins eigentlich der besten Rennen, wenn nicht das beste Rennen letztes Jahr gewesen ist, wo dann auch noch die Norweger so ein bisschen reinstoßen und wir dann noch ein stärkeres Feld haben. Also das ist was, wo man sich jetzt schon, denke ich, riesig drauf freuen kann. Ja, ja, quasi alle, die du auch gerade aufgezählt hast, sind ja so mehr so die, die Riege Attacke. Ja. Das sind keine Taktierer, genau, sondern bei denen geht es so richtig zur Sache. Na gut, vielleicht der Frodeno, aber der macht das trotzdem, indem er da quasi vorne alles klein läuft. Oh, der Frodeno kann auch schon gut mithalten. Also ja, was heißt mithalten? Also er versteckt sich nicht, ne? Aber er ist halt auch so ein Taktiker, gell? Also der weiß schon, der testet auch gerne mal während des Rennens, aber dabei liefert er die krassesten Leistungen. Ja. Mhm. Aber ich wollte hier nochmal, wenn wir schon bei dem Blumenfeld ansprechen, ich habe mich jetzt dem Druck gebeugt und habe ihn jetzt endlich bei Strava auch mal abonniert. Und ist zum Beispiel auch so ein kleiner Insider aus dem Trainingslager. Das habe ich gesehen. Ich habe mir so mal die Einheiten, die er so gemacht hat, gesehen. Und dann war der er ist momentan in dem Hotel, wo ich auf Fuerteventura quasi auch Urlaub gemacht habe. Und deswegen die Bilder, die kamen mir alle sehr bekannt vor. Und ja, da bereitet er sich wahrscheinlich gerade schön vor auf Dubai und von da aus direkt. Das Ding gewinnen. Naja, also ich habe auch hier bei, ich meine, Carbon und Laktat hatten wir das schon mal besprochen, dass, als es da kam, besprochen, dass die auch dort die ganzen Norweger da, wie sie trainieren und so, und dass sie das alles öffentlich machen. Und ich habe mir auch gerade diese Folge mal angeguckt und das war einfach der Hammer. Also was die da auch rausreißen, das ist einfach nur beeindruckend. Also, aber was noch beeindruckend ist, was richtig beeindruckend ist, immer wenn man die auf Strava verfolgt, die Jungs posten auch fleißig Bilder zu den ganzen Einheiten, die sie machen, und es ist der Wahnsinn, was die an Süßigkeiten verdrücken. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn ich hier... Das ist echt krass. Oder beziehungsweise, ich will ja nichts sagen, aber ich will ja, wenn ich den Christian Blumenfeld manchmal sehe, dann sage ich, also das Foto ist ein bisschen unvorteilhaft gemacht, denke ich mir dann immer. Nee, der ist so. Kleine, dicke Norweger. Ja, aber der ist so. Ja, ja, der ist aber so. Ja, der ist jetzt nicht der Modellathlet, das kann man nicht sagen, aber gut, schnell ist er trotzdem, ne? Ich meine, er ist ja nicht dick, ne? Aber jetzt im Vergleich jetzt zu Brownlee zum Beispiel, ne, hat er schon deutlich ein paar Kilo mehr, ja. Ja, ich aber sag mal so, es lohnt sich, die zu verfolgen auf Strava. Ja, wenn die, was die für krasse Leistungen bringen, und wenn die das noch dabei essen, dann ist das doch quasi für jeden von uns ein Traum. Ja. Und Ansporn, so viel zu trainieren. Ja, man muss sich jetzt nur die Frage stellen, was da die Ursache und was die Wirkung ist. Ob die das essen können, weil die so krasse Leistungen bringen, oder ob die so krasse Leistungen bringen, weil sie das essen. man weiß es nicht. Ja. Das ist eine gute Frage. Meine Frage wäre noch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber sind denn vom Blumenfeld die Buddies dann auch dabei? Der Kaspar, ja. Stornes und der Gustav Eden. Ja, starten die auch in Dubai dabei? Oder wisst ihr das? Könnte ich mir vorstellen. Die machen vieles gemeinsam. Also ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Okay, dann gehen wir doch gerade mal weiter zum nächsten Thema. Ein Thema, das ein bisschen für einen Schmunzler bei uns gesorgt hat. Und zwar der Gomez geht wieder zurück auf die Kurzdistanz und möchte sich für Tokio 2020 qualifizieren und dann natürlich dann das erste Mal auch dort gewinnen. In dem Zuge möchte ich aber auch gleich noch mit erwähnen, dass ich gehört habe, dass Alistair Brownlee sich da auch überlegt, daran teilzunehmen. Und ja, diskutiert. Und gewinnen wird es wahrscheinlich in Blumenfeld. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Weißt du, jetzt gehen sie alle wieder zurück und wollen das natürlich nochmal rocken, obwohl ich die Beweggründe von Alistair Brownlee irgendwie nicht ganz verstehe, weil er hat es ja schon gewonnen. Also er muss ja keinem was beweisen, dass er es drauf hat. Er hat es schon bewiesen. Aber ich sag mal so, die Konkurrenz, die es da momentan auch auf der Kurzdistanz gibt mit den gerade den Norwegern, ja, weiß nicht, ob er sich dann Gefallen damit tut. Ja, gute Frage. Man weiß es nicht, was ihn da dahin treibt. Ich meine, der hat ja schon fast alles, was heißt, ja, fast alles gewonnen, bis auf Olympia. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das der Anreiz ist. Aber der muss sich ja auch erstmal qualifizieren. Ne? Und die Konkurrenz im eigenen Lande, die ist nicht ohne. Und ja, kann man gespannt sein. So nach dem Jahr Ironman Training und so, der Jüngste ist er auch nicht. Ne? Das könnte spannend sein, ob der sich da überhaupt jetzt irgendwie qualifiziert. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich meine, dass er schnell ist, wissen wir ja alle, aber er ist halt dann, ist ja auch erst 2020 die Olympischen Spiele und da ist er dann, glaube ich, 37. Und das ist schon alt. Für einen Triathlon, ja. Kurzdistanzler. Also ich sag mal, für einen Langdistanzler ist das eher noch ein ganz gutes Alter, aber wenn er da in dem Alter konkurrenzfähig ist, also das ist schon Chapeau. Ja. Aber vielleicht straft er uns alle Lügen und nicht nur qualifiziert er sich, sondern gewinnt auch noch Tokio. Ja, kann natürlich alles passieren. Gerade beim Gomez, der hat es ja schon öfters bewiesen, dass er es drauf hat. Ja, also. Genau. Bin er gespannt. Weiß auf jeden Fall, wie es geht. Ja, ja, das stimmt. Können wir alle gespannt sein und ich glaube, es wird auf jeden Fall ein interessantes Rennen, aber ich denke, wir freuen uns erstmal hier auf nächste Woche, wenn es dann erstmal zwischen Brownlee und Blumenfeld rund geht. Und ja, bin ich echt mal gespannt, wer da so am Ende vielleicht ein ganz anderer als Sieger hervorgeht. Ja. Ja. Adrian, du hast du noch auch ein schönes Thema uns rausgesucht? Ein schönes Thema. Ich würde gerne mal die Swimrun-Fahne wieder etwas hochhalten und ich habe so ein bisschen rumgestöbert, so in dem Bereich Swimrun, was es so an Neuigkeiten gibt und bin darüber gestolpert, dass jetzt die Amis so ziemlich ja, kräftig im Kommen sind. Gerade so im Bereich Ethyl-Ö haben sie jetzt ab diesem Jahr 4 Rennen ins Leben gerufen, wo man sich dann halt auch direkt für das Rennen in Schweden qualifizieren kann für die Weltmeisterschaft. Das war bis jetzt bei den US-Amerikanern nicht möglich. Jetzt haben sie so schöne Rennen wie das Swimrun Lake James, wobei das jetzt noch kein offizielles Ethyl-Ö-Rennen ist. Dann gibt es dieses Casco Bay Iceland, dann das Swimrun Orcas Iceland, wo letztes Jahr Lance Armstrong und Simon Whitfield teilgenommen haben. Da haben wir schon letztes Jahr mal drüber berichtet. Und das Swimrun North Carolina. Ja, also ich sag mal so, von Bildern her und von Location sieht das natürlich alles richtig Sahne aus. Ja, bin mal gespannt. Also bei den Amis ist das Swimrun schon stark im Kommen, das muss man schon sagen. Also die Rennen dort, die sind pickepacke voll. Wo es auch ähnlich ist wie bei den Amis, ist auf jeden Fall auch bei den Franzosen. Und da wirklich wachsen die Rennen, also vom Jahr zu Jahr gibt es da immer mehr und richtig, richtig coole Location, coole Rennen. Also Frankreich ist da wahrscheinlich, was Rennkalender angeht, so die führende Nation. Ja, dann gibt es aber auch so Länder wie Polen und so weiter, die jetzt auch offizielles Ethyl-Ö-Rennen hat. Also die Szene vergrößert sich, es wird immer größer. Und was dazu kommt, ist, dass Ethyl-Ö für dieses Jahr offiziell auch eine Einzelweltmeisterschaft hat, wo man als Einzelschwimmer, Läufer, Swimläufer, Swimrunner teilnehmen kann. Und ja, das weiß ich nicht, ob ich das cool finde oder nicht. Ich meine, da geht es wieder so ein bisschen so Stück, so dieses ja, Ursprunggedanken wieder weg davon. Das hat so ein bisschen so wieder diesen Touch, ja, noch mehr Leute irgendwie dazu werben. Ja, mal schauen, wie sich's entwickelt. Ich meine, Ja, aber es hat schon was, ganz kurz nochmal den Gedanken zu Ende bringen, also es hat schon was, so einen Swimrun alleine zu machen. Also es würde mich schon reizen, aber jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich so ein offizielles Ötil-Ö machen würde, dann das würde ich machen, definitiv als Zweierteam. Das, weil, ja, das ist so das der Ursprung. Ne? So hat das Ganze angefangen. ja, ich finde auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, diesen Gedanken zum Ötilö würde ich gar, ich würde da gar nichts irgendwie dran ändern und das als Zweierteam machen. Ich kann es aber auch verstehen, wo es herkommt, weil viele, denke ich, sagen, na, ich habe jetzt keinen Partner oder was, ich habe jetzt keinen niemanden, der mit mir hier das zusammen durchzieht. Oder um einfach mehr Leute zu werben, ist es halt als Einzel, also ja, als Einzelperson sich da anzumelden, viel leichter als jetzt noch jemand zu zweites, und das pusht natürlich dann bestimmt nochmal das Ding, wenn es natürlich angenommen wird. Was mich zu einer anderen Frage bringt, was ich gerade bei deinen Ausführungen ist mir so aufgefallen, kann das sein, dass sich Deutsche oder Deutschland allgemein mit neuen aufkommenden Events immer so ein bisschen schwerer tun als jetzt andere Länder? Also Frankreich, gut, Amerika, die sind ja so sportbegeistert, aber man hört immer so, ja, da ist es groß, gerade, ich sag jetzt mal, wie du sagtest, jetzt Polen oder so, sagen wir, die osteuropäischen Länder, die sind gerade mit diesen Hindernisrennen, da geht es ja richtig ab bei denen. Ja, Das, die stehen auf sowas, ja, ja, und das stimmt. in Deutschland hatten wir jetzt Ewigkeiten kein Biest bei Spartan Race. Jetzt ist, ja, wie du sagst, in Frankreich, da gibt wahrscheinlich zu jedem Triathlon daneben noch ein Swimrun, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber in Deutschland musst du suchen oder musst du wahrscheinlich noch jede Menge Kilometer in Kauf nehmen, um überhaupt einen machen zu können. Also das ist halt nicht so weit verbreitet. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wir hängen immer hinterher bei solchen neuen offiziellen Dingen. Vielleicht tun sich auch die Leute allgemein schwer damit, sowas Neues anzunehmen. Also keine Ahnung. Irgendwie kam mir das gerade so ein Thomas? bisschen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, dass es so wenig verbreitet ist. Es gibt ja zum Beispiel diese Swimrun-Urban-Challenge-Serie. Die haben mittlerweile ja, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 7 oder 8 Events sogar in Sind einige, Deutschland ja. verteilt. Also das sind schon einige. Aber ansonsten, ja, so ein Stück weit, glaube ich, liegt es vielleicht auch daran, das ist ja irgendwie so ein Twitter-Ding, was sich irgendwie entweder aus Schwimmern oder aus Läufern oder aus Triathleten, sag ich mal, von der Klientel bedient. Und vielleicht ist es in Deutschland generell so, dass die so einen Sport so ein bisschen ambitionierter machen, da schon sehr, ja, ich möchte nicht sagen verbissen, aber schon oft sehr, sehr leistungsorientiert und sehr fokussiert arbeiten und da vielleicht einfach weniger offen für andere Sachen sind und dann mal andere Sachen ausprobieren, kann ich mir schon vorstellen, dass das in anderen Ländern anders ist, dass es einfach ein bisschen lockerer ist und nicht so mit diesem ja, typisch deutschen Fokus gesehen wird. Ja, das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Wobei andererseits ist es auch schon so, ne, dass das auch so richtig coole Events wird. Zum Beispiel, ne, die letzten Wochen war immer wieder Rede von 70.3 auf Rügen, was dieses Jahr, glaube ich, jetzt definitiv nicht stattfinden wird. Man weiß es nicht, ob man das vielleicht nächstes Jahr noch mal irgendwie ins Leben rufen kann. Aber dieses Jahr fällt es aus. Und das ist auch so ein Problem. Es gibt immer wieder coole Events, ne, wie jetzt eben halt Rügen oder früher halt Wiesbaden, wo es dann halt an irgendwas scheitert. Ne. Es gibt ja viel Bürokratie und im Endeffekt wird das Ding dann fallen gelassen. Und ja, da haben wir immer wieder, ja, wie gesagt, halt mit Rügen oder Wiesbaden haben wir so die prominentesten Beispiele, aber es gibt immer ja sehr viele kleinere Events, die ich von früher kenne, die ich richtig, richtig gut fand, die irgendwo auch so einen kleinen Kultstatus hatten, die aber von einem Jahr auf den anderen einfach verschwinden und nicht mehr stattfinden. Ne? Das ist auch so. Das ist, ich meine, da kann man eine eigene Sendung drüber machen. Ja, Da gibt es ja ja. extrem viele ärgerliche Beispiele. Ich meine, jetzt hier Ironman Rügen oder Wiesbaden sind eigentlich ja nur die prominentesten Ja, Beispiele. Aber ja. wie du sagst, es gibt ja viele kleine. Wenn ich hier dran denke, bei uns in der Gegend, in NRW zum Beispiel, gab es einen Triathlon in Zülpich. Der ist auch nachher an irgendeiner total banalen Genehmigungsgeschichte gescheitert, weil die Stadt auf einmal für irgendeine Streckensicherung wesentlich mehr Geld haben wollte. Und das sind so Sachen, da denke ich mir immer, Sport hat mittlerweile in Deutschland so einen schweren Standpunkt und man muss dafür alles kämpfen. Und dafür machen wir dann jetzt Triathlon irgendwo in der Wüste, in Bahrain und in Dubai. Ja, das da denkst du Indien? Dir, na, ja. Marokko kam jetzt auch dazu. Marokko, ja. Nee, also weißt du, nichts dagegen, dass man da irgendwie so ein Event macht, aber vor der eigenen Haustür, wo eigentlich die, ne, es ist ja nicht so, dass keine Leute da wären, die daran teilnehmen wollen. Das waren ja alles Rennen, die extrem beliebt waren, wo die Leute super gerne mitgemacht haben, aber trotzdem ist es halt in so einem Bürokratie-Dschungel drin, der da viel kaputt macht und wahrscheinlich auch viel so einzelne, ich sag jetzt einfach mal, ne, Anwohner, Rentner, die sich dann für so ein Eintages- oder so ein Wochenendevent gestört fühlen, das ist dann auch so ein bisschen diese deutsche Mentalität, wo man sich eigentlich denkt, ja, weißt du, komm, für eine Woche, für ein Wochenende muss das doch mal drin sein, dass ich vielleicht mal nicht in meine Straße oder mal nicht den schnellsten Weg nach Hause fahren kann. Da denke ich wirklich, dass sich andere Mentalitäten über sowas weniger aufregen und da einfach so ein Sportevent, dass das da ein viel größeres Standing hat und dass sie dann auch stolz drauf sind, dass das bei denen stattfindet. Ne? Und das sind hier ja auch einige wenige, die sich dann auch nur gestört fühlen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich sage jetzt einfach mal Köln-Marathon sehe, ey, da ging so die Party, überall waren Leute, die einfach noch draußen gesessen haben, sich an die Leute angefeuert haben und so. Und ich meine, das wird ja in Rot wird das ja nicht anders sein. Ja, ich war da jetzt zwar noch nicht, aber ich wette, da geht auch das Wochenende richtig die Loot zieht ab. Und also das sind echt immer nur irgendwelche wenige, die sich dann wahrscheinlich gestört fühlen und denen wird mehr Gehör geschenkt als jetzt mal Leuten, die das gefällt und die sich halt da nicht melden und sagen, ja, wir wollen das gerne behalten, obwohl wir da nicht dran teilnehmen. Ja, wobei das jetzt eigentlich schon zwei Beispiele sind, die schon krass auseinandergehen, finde ich. Also Rot ist ja wirklich so, da lebt ja der ganze Landkreis, ist ja dieser Triathlon. Da steht ja wirklich jeder dahinter und alle sind extrem begeistert davon. Und Köln ist jetzt trotz Köln-Marathon meiner Meinung nach alles andere als eine Sportstadt. Also was gibt es denn für tolle Sportevents in Köln? Na, auch dieses Triathlon-Weekend, das wird dann irgendwo aus der Stadt rausgedrückt. Und ich weiß es nicht, also finde ich Köln ein sehr schlechtes Beispiel. Aber da bin ich gestartet und da kann ich halt zu was sagen. Und ich fand das da also auch besser als in Frankfurt, was da abging. Also das muss ich schon mal sagen. Aber was du jetzt auch mit Rot sagst, also ihr kennt ja die Schilder an der Autobahn, wo dann steht, hier, keine Ahnung, drei Seenplatte, bla bla bla oder sowas. Gut, das ist bei uns hier in der Gegend. aber da gibt es sogar ein Schild mit. Willkommen im Triathlon-Landkreis Rot oder irgendwie sowas. Das muss man ja mal schaffen. Naja, weil dafür ist ja Rot bekannt. Ja, definitiv. Ja, ich dürfte da schon viermal vor Ort gewesen sein und ich war bei drei verschiedenen Familien, zweimal war ich bei der gleichen Familie und ich muss sagen, da sind Leute, die, also ein Rentenalter, die Triathlon-Geschichte kennen. Ne? Die kennen die Leute, die können die Profis bei Namen nennen, die nehmen Leute auch aus ganzen Welt. Da hat mir die Gastgeberin mal erzählt, die hatten Leute aus Kanada mal da vor Jahren und aus dem Land oder aus dem Land. Also und die sind stolz darauf, das merkst du denn an, wenn du mit denen sprichst. Ne? Die sind wirklich stolz auf das Event. Ne? Das ist tatsächlich so. In Frankfurt zum Beispiel gab's auch, gerade auf den Römermarkt, da gab es auch mal ein Gespräch, dass das zu spät zu Ende geht und dass sich Leute da jetzt irgendwie von gestört fühlen, aber irgendwie konnte das alles abgewendet werden, weil da wollten die auch irgendwie Veränderung haben, aber bis jetzt findet alles so statt, wie es war. Scheint sich die Organisation durchgesetzt zu haben. Das wäre ja aber auch hart, wenn die den Römer noch verlieren würden, dann wäre echt irgendwie so. Das wäre dann auch gar nicht mehr dasselbe. Also entweder müssen die wirklich einen vergleichbaren Zieleinlauf finden oder das wird dann schon ganz schön Einbußen, denke ich mal, auch geben. Also ich meine, es ist in ja die Festhalle, auch, wie beim Marathon. Beim Ironman auch in die Festhalle. Weiß ich nicht, ob das mal dann sein muss unbedingt. Aber dann ist aber das Laufen nicht mehr dasselbe. Ja, dann laufen die ja auch nicht die ganze Zeit da Main entlang, sondern müssen sie ja nochmal quer durch die Stadt. Das ist ja dann auch Das ist ja das Gute an der Strecke. Ja, man geht einfach über die Brücken und man kann dann zum Beispiel Jan Frodeno fünfmal, achtmal sehen, wenn der da hin und her läuft oder Verwandte oder sowas. Also das sind ja kurze Wege für die Angehörigen. Das ist da immer sehr zuschauerfreundlich auch gemacht. Gut, Rot kenne ich jetzt leider nicht, aber das ist auch vielleicht das Gute an Rot, dass es einfach nicht eine Riesenstadt ist, sondern einfach dafür bekannt ist und die Leute sind stolz drauf, was zu Recht auch sein können. Aber vielleicht ist das eher ein Ding, dass man sowas annimmt als, ja, jetzt, keine Ahnung, Hamm, ja gut, okay, Rügen ist jetzt auch nicht unbedingt der Nabel der Welt, aber okay. Aber Rügen wird ja, ich meine, da kann der Thomas ja von erzählen, da war ich jetzt nicht dabei, aber Rügen wird wirklich als einer der schönsten Triathlons, ne, schon seit Jahren propagiert und die Leute erzählen eigentlich nur Gutes, ne? Also jeder Triathlet, den ich kenne, der da war, der erzählt eigentlich nur Gutes von Rügen, ne? Und dann wird das Ding wirklich ja, Ja, irgendwie auf den. das ist so die perfekte Location eigentlich für einen Ja. Triathlon. Und was ich auch, also war zumindest mein Eindruck da, du läufst da rum und Rügen ist ja, also gerade Binz, wo ja dann Start, Ziel und so weiter ist, das ist ja eigentlich so eine Rentnerstadt, ne? Wo wahrscheinlich die meisten auch nicht aus Binz selber sind, sondern einfach, ja, wo viele Rentner Urlaub machen. Aber selbst für die hast du den Eindruck gehabt, war das irgendwie ein total spannendes Wochenende? Da war ein bisschen was los, die hatten viel zu gucken. Du wurdest ständig angesprochen von denen. Was machen sie denn hier? Ach, das ist aber toll und so weiter und so fort. Also, ich habe da nicht einen erlebt, der irgendwie das Ganze negativ fand. Ne? Also, das ist so schade. Ja. Schade, schade. Mal schauen. Vielleicht klappt's nächstes Jahr. Da steht dann noch ein Fragezeichen dahinter. Aber so erfahrungsgemäß, sage ich mal, wenn ein Event einmal nicht fortgeführt wird, dann ist er weg. Ja, da müssen wir die Community jetzt mal hier auf die Barrikaden gehen. Eventuell tut sich dann da noch was, weil Aber gut, für ich dieses habe Jahr ist es vorbei, ja, ich hab da weißt auch gehört, irgendwie, dass deswegen steht es ja auch für nächstes Jahr noch in der Schwebe, dass die da irgendwie im Aufsichtsrat, nicht Aufsichtsrat, irgendwie im Stadtrat, dass da irgendwie unentschieden stehen würde für das Event und ja, falls sich da noch irgendwie was ändert. Aber ja, wie du sagtest, für dieses Jahr sieht es halt schlecht aus oder ist quasi schon Ja, für steht. dieses Jahr ist es halt gecancelt. Ja. Gut. Um jetzt nochmal zurückzukommen, wir waren eigentlich beim Swimrun. Und zu dem Thema wollte ich noch eine andere oder jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, aber jetzt beim anderen Event und zwar der Swimrun Honish Beach, wo wir mit Lukas letztes Jahr daran teilgenommen haben und das Ganze uns sehr viel Spaß gemacht hat. Für das Rennen gibt es einen neuen Termin, das ist der 12.05. in diesem Jahr. Ich würde sehr gerne an dem Rennen wieder teilnehmen. Für Lukas kommt es, glaube ich, ein bisschen früh, wenn ich Lukas richtig verstanden habe. Für Ja, nee, Thomas etwas zu spät. das Problem ist, dass ich eigentlich fast gar nicht mitmachen kann, weil dazwischen ist ja eigentlich quasi noch der Schotten-Vulkan-Trail, beziehungsweise danach, kurz danach, ich glaube am 18.05. ist der und das wäre, glaube ich, im Touch ein bisschen zu viel. Ja, deshalb, also für dich ist es Ja. Aber ich ist wäre ein bisschen. gerne, würde ich nochmal dran teilnehmen, aber ja, falls jemand möchte, kann er gerne Adrian oder hier in die Wechselzone schreiben, Jetzt dass er. nimmst du mir jetzt zum zweiten Mal eine Auch. Sache vorweg. Also, ja, man könnte denken, wir sind Brüder. Ja, aber man könnte es ja nur denken. Also, genau. Ja, also wie der Lukas schon sagte, falls jemand Interesse hat an dem Rennen, die Seite ist tripaul.de, da kann man sich alles anschauen. Also es gibt von Sprint über längere Distanz, es gibt dieses Jahr auch einen Supersprint, aber das ist ja wirklich eine ganz kurze Geschichte von 5 Kilometer Laufen, ne, 5,5 Laufen insgesamt und dabei ist irgendwie 0,6 Schwimmen. Also das ist ja wirklich ein Supersprint. Was mich interessieren würde, wäre halt die Länge vom letzten Jahr. Wir sind Aber du wärst doch für die größere 8,5. offen, oder? Ich wäre auch für die größere offen. 17,2 laufen und 2,9 schwimmen, wenn jemand sich da so fit im Wasser fühlt und zu Lande sehr gerne, aber auch, wie gesagt, die kürzere. Weil ansonsten würde ich nämlich da vielleicht tatsächlich als Einzelstarter starten wollen, weil das bietet dieser Wettkampf dieses Jahr auch an. Das war letztes Jahr noch nicht möglich. Dieses Jahr haben die sich dem, ja, Swim Run, Einzel, wie soll ich sagen, mir fehlen jetzt die Worte. Also haben sich jetzt da angeschlossen und bieten jetzt nämlich das auch an. Und ja, also wenn jemand Interesse hat, sehr gerne, wechselsonnepodcast@gmail.com, einfach mal melden. Bin da wirklich offen für die Distanz und ansonsten nehme ich da eins einzeln Swimrunner teil. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool, wenn sich da jemand bei dir melden würde, weil ich weiß, dass du da so gerne starten würdest. Ich würde natürlich auch gerne nochmal damit starten, würde gerne mal die Zeit von letzten Jahr noch ein bisschen verbessern, aber Ja, weil die Location ist schon cool, ne? Also ja, die das hat auch Location, die Spaß bietet sich gemacht, wirklich also. schon dafür an. Das sind zwei große Seen, die, ich weiß nicht, direkt nebeneinander liegen. Das waren, glaube ich, 200 Meter, die wir gelaufen sind Ja, und dann so wieder ins irgendwie, Wasser. ja, oder noch nicht mal. Ja, das Ganze drumherum ist schon sehr cool. Viele Wälder und auch schön hügelig. Das findet nämlich in Niedernberg statt. Das ist so in der Hanauer Gegend, wo für die Leute, die bei Brüder Grimmlauf gelaufen sind, die können dann nämlich ein Lied vorsingen, wie hügelig dort ist, weil das ist nämlich da in der Gegend, wo der Brüder Grimmlauf stattfindet. Und man muss ja sagen, wenn ihr jetzt mit dem Adrian startet dieses Jahr, habt ihr ja den riesigen Vorteil, dass der Adrian Streckenkenntnis hat. Und wie wir in der Folge gehört haben, wo ihr über das Rennen gesprochen habt, ist es ja nicht so einfach, dort die richtige Strecke zu Ja, finden. jetzt hast du mir die Wörter vorweggenommen, das wollte ich nämlich auch ansprechen, dass Aber diesmal wissen wir die Strecke. ja. Wir sind Mutanten, wir können den Gedanken lesen. Ja, der Gedankenpodcast. Ja, also genau. Meldet euch mal bei Adrian, wenn einer Interesse hat. Ja, wenn mehrere sind, keine Ahnung, müssen wir einen Lostopf ziehen Entscheidet oder das so. Losverfahren. Ja, also her damit. Ja, hast du Ja, noch das was? dazu. Das eigentlich alles zu den Themen. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal was habt. Sonst Nö. würde ich gerne mal jetzt zu den Interviews übergehen. Wir hatten ja schon nämlich letzte Woche zwei. Wir hatten den Lisa, Entschuldigung, die Lisa Oh. und den Hennig, so rum. Oh Mann. Ja, diese Woche würde ich oder würden wir gerne mal ja, das Ganze Weitermachen? fortführen mit dem Patrick und mit dem Holger. Ja, auch zwei interessante Athleten, mit denen ich schon seit letztem Jahr arbeite. Der Holger hat sich als Ziel erklärt, früher bei dem Mainz-Marathon zu starten. Er wird euch in einem Interview erzählen, was ihm alles schon die letzten Jahre bei den Marathons widerfahren ist. Es lief nicht immer nach Plan, nun so viel mal zu verraten. Und ja, der Patrick, der startet dieses Jahr bei dem Super Trail, beim Zugspitzlauf, also ist jetzt auf der Ultradistanz, hat letztes Jahr auch ein paar starke Ergebnisse eingefahren, zuletzt beim Frankfurter Marathon seine Bestzeit, meine ich, um 40 Minuten verbessert. Ja, und jetzt wird es nochmal richtig knackig an der Zugspitze. Ja, also, wenn ihr nichts dazu noch sagen wollt, würde ich sagen, Mats ab, oder? Okay. Hallo Holger. Hallo Adrian. Ich würde sagen, am Anfang stellst du dich mal ein bisschen unserem Zuhörer vor und ja, erzählst du ein bisschen zu deinem sportlichen Werdegang. Tja, hallo. Also ich bin der Holger, komme aus Altenburg und laufe ungefähr seit 2010, was allerdings nur Joggen war, so einmal die Woche. 2011 wurde es intensiver. Dann habe ich schon mehrmals die Woche trainiert, um in Altenburg am Skastadtmarathon teilzunehmen, allerdings nur an der 11-Kilometer-Strecke. Und habe dann 2012 mal an so einem Lauflehrgang oder Lauftreff da mal mitgemacht. Und seitdem bin ich eigentlich beim Laufen hängen geblieben. Und ja, habe dann da mir mal zeigen lassen, wie ein bisschen trainiert wird. Meine Läufe wurden dann auch immer mehr und dann bin ich so bis zu drei, viermal die Woche ins Training gegangen, habe dann in Altenburg auch diesen Skastadtmarathon immer so die kleinen Strecken mitgemacht und wollte dann irgendwann auch mal einen Halbmarathon erreichen. Bin dann 2014 14 oder 15 habe ich mich dann mal einfach so für einen Rennsteigmarathon, also die Halbmarathon-Distanz, angemeldet. Hatte im Vorfeld allerdings nicht gut genug trainiert, sodass ich einfach da reingegangen bin, um nur zu sehen, wie dieser Wettkampf geht und ins Ziel zu kommen. Habe dann natürlich jeden Berg gehen müssen und ja, bin mit 2,45 oder so ins Ziel gekommen und ja, war erst mal glücklich, dass ich das überhaupt geschafft habe und habe mir gedacht, aber eigentlich ist das Ziel ja im Halbmarathon mal so unter 2 Stunden zu laufen. Habe dann irgendwelche Trainingspläne im Internet runtergeladen, habe mich dann so ja, halb vernünftig dran gehalten, um besser zu werden und habe dann halt auch wieder immer mal versucht, einen Halbmarathon zu machen und habe mich relativ schwer getan, bis ich endlich mal unter die 2 Stunden gekommen bin. Hatte in einem Jahr dann in Altenburg und in Rennsteig das nicht geschafft und war so deprimiert darüber, dass ich dann mir extra für den Herbst einen flachen Halbmarathon ausgesucht habe, wo ich es unbedingt schaffen wollte, unter die 2 Stunden zu kommen. Bin dann in Döbeln den Halbmarathon gelaufen und bin dann das erste Mal glücklicherweise unter 2 Stunden gewesen. Und das war für mich ein ziemlich großer Erfolg. Dadurch, dass ich ja im Prinzip relativ unstrukturiert laufe und nicht so lange schon, also auch vom Trainingslehrer und so keine Ahnung habe im Großen und Ganzen. Also so eher vom Jogger mal zum Läufer gekommen bin. Ja, und ja, nach einem Halbmarathon kommt ja auch logischerweise irgendwann der Marathon oder die Ambition, den Marathon zu erreichen. Da habe ich dann mir 2016 vorgenommen, in Dresden den Marathon zu laufen. Habe dann wieder über einen Internetplan trainiert, mit dem Ziel eigentlich nur ankommen. Schön wäre es, unter 4,5 Stunden anzukommen. Habe in diesem Plan nur 3 oder 4 Trainings ausgelassen, also habe mich dann schon relativ strukturiert dran gehalten und bin dann im Oktober 2016 in Dresden gelaufen, habe mich an so einen Pacer da, die 4,30 vorgeben, rangehängt, aber habe dann gemerkt, dass der immer so ein Schritt zu schnell ist, also dass es mir schwer fiel, da dran zu bleiben und mitzumachen. Und dann hat er auch immer so viel von seinen Ultraläufen erzählt, was natürlich sehr interessant ist, aber nicht in dem Moment, wo ich so an meiner Limit, also so an meiner Grenze laufe und eine Sache vor mir habe, die ich noch nie gemacht habe. Und da habe ich den dann einfach ziehen lassen und bin dann so das, was ich im Kopf hatte, durchgelaufen. Hatte natürlich, war dann irgendwann auch immer so alleine, keine Leute mehr um mich rum und habe mich relativ gut gefühlt und bin da auch mit 4,24 ins Ziel gekommen, war dann sehr glücklich, war körperlich nicht so kaputt, wie ich das eigentlich erwartet hätte, hatte natürlich die nächsten 3 Tage schön Muskelkater, so das Treppensteigen war eine Katastrophe und aber der Pacer hat seinen Job überhaupt nicht richtig gemacht. Die anderen, die in der Gruppe waren, die sind auch alle weg von ihm, also haben alle abreisen lassen. Okay. Und als wir uns zum Ziel genähert haben, stand der 200 Meter vorm Ziel und hat auf seine Gruppe gewartet, weil er einfach viel zu schnell war. Und ist dann aber mit uns eingelaufen und hat so getan, als ich habe euch ins Ziel gebracht. Wo es aber eigentlich jeden seine Kraft und Aufgabe war, das hinzukriegen. Ja, und ich habe dann gedacht, gut, das lief einwandfrei, das hat mir Spaß gemacht. Jetzt versuchen wir die Marathonzeit sukzessive etwas zu verbessern und habe mich dann zu dem Mitteldeutschen Marathon angemeldet, der von Leipzig nach Halle führt. Habe auch wieder nach irgendeinem Online-Plan trainiert und da bin ich gnadenlos eingebrochen. Also das war eine sehr schlechte Zeit und bin ich mit 4 Stunden 45 ins Ziel gekommen, hatte Krämpfe, musste am Ende immer gehen, bis die Krämpfe wieder halbwegs weg waren. Dann bin ich wieder ein Stückchen gerannt, dann kamen die wieder und das war eine reine Qual. Und dann bin ich ins Ziel und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Du hast in Dresden das so gut weggesteckt, hier bist du viel, viel schlechter und es ging einfach gar nicht. Mhm. Und dann hatte ich die hat es immer noch nicht aufgegeben. Ich wollte halt wirklich noch besser. Also ich hatte dann gedacht, vielleicht 4:15 mal so in Angriff zu nehmen. Habe mich dann zum Leipzig-Marathon angemeldet und habe dann auch so viel trainiert im Vorfeld, wie ich bisher noch nie von Jahresanfang bis zu dem Event trainiert hatte. War im Kopf ziemlich gut, dadurch, dass ich so gute Trainings hatte, wie ich zumindest fand, und bin in Leipzig gelaufen und kam bis zum Halbmarathon auch super zurecht, habe mich gut gefühlt und bin dann auf der zweiten Hälfte komplett eingebrochen. Also das war eigentlich noch schlimmer als alles andere. Ich habe keine Nahrung mehr zu mir nehmen können, ich habe nichts mehr reingekriegt und dann habe ich mich immer von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gehangelt, habe versucht, da irgendwas zu trinken und wieder ein Stückchen und bin dann ins Ziel und da bin ich nach dem Umhängen der Medaille rechts an den Bauzaun, habe mich hingesetzt und konnte mich anderthalb Stunden nicht mehr fortbewegen. Dann kamen natürlich massenhaft Läufer auch vorbei, die ihnen immer angeboten haben, ein Gel oder was zu essen oder was zu trinken. Also die Hilfe war da sehr groß. Aber ich kam einfach nicht mehr vom Fleck. Es ging nicht mehr. Ich lag da und das war's. Und habe gedacht, dadurch, dass ich aber den ersten Marathon als richtiges gutes Ereignis im Kopf habe, ich gedacht, irgendwas läuft falsch, irgendwas ist falsch. Du hast mehr trainiert und trotzdem wird es nicht besser und nichts funktioniert. Und ich habe gedacht, das irgendwie muss man das ändern und sehen, dass das irgendwie besser wird. Und ja, dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch mal gut, einen Trainer zu nehmen, mit dem man mal Rücksprache treffen kann und vielleicht auch mal erfährt, wenn im Training was nicht so gut ist. Weil nach so einem Online-Plan zu trainieren ist zwar schön und gut, aber da steht ja am Anfang schon, was ich am Ende machen muss. Und auf dem Weg kann es nach links und rechts gehen, das berücksichtige ich da nicht. Und durch die Erdnussbutter-Jungs habe ich dann von dem Wechselzone-Podcast erfahren. Habe da öfters reingehört und durch den Daniel dann den Antrieb gekriegt, dass der Adrian eigentlich derjenige ist, der Leute trainiert und das auch gehört, dass das gut funktioniert. Dann hatten wir schon mal nach weiteren Monaten getraut, mal zu fragen, ob ich vielleicht ob er noch Athleten annimmt, ob ich da vielleicht mal das so probieren kann. Und ja, das Schöne ist, Adrian hatte Zeit und hat mich angenommen. Und ja, jetzt habe ich eine Rückmeldung beim Training. Habe zwar noch keinen weiteren Marathon gemacht, aber wir haben schon einen 10-Kilometer-Lauf und einen Halbmarathon zusammen erledigt und die sind in super Zeiten für mich abgegangen. Also wir hatten einen Rennsteig-Herbstlauf gemacht, das war ein 10-Kilometer-Lauf im Rennsteig. Und da hatte ich gedacht, ich versuche mal unter 48 Minuten zu laufen und ich bin mit knapp 48 ins Ziel und habe sogar einen dritten in meiner Altersklasse gemacht. Also das war am Anfang eigentlich gar nicht so denkbar, dass ich das so gut schaffen kann. Also ich habe zwar immer Wünsche, aber die zu realisieren, ist ja eine andere Sache. Und ja, das hat man im Oktober noch den Dresden Halbmarathon. Da hatte ich dann die Hoffnung, dass ich mal unter 1,45 laufen kann. Das Training ging auch sehr gut und es war auch ein ziemlich perfekter Tag. Also das Wetter hat gepasst, ich habe mich gut gefühlt, war in einer guten Gruppe. Und wir sind gelaufen und ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass es irgendwie anstrengend ist oder so. und bin dann mit 1,41 ins Ziel. Also das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich mal das so gut schaffen kann. Ja, da hast du tatsächlich einen sehr guten Tag erwischt, das muss man sagen, ja. Ja, ja, damit hast du eigentlich schon auch meine zweite Frage beantwortet, aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wie lange arbeiten wir zusammen? So ein gutes halbes Jahr? Halbes Jahr. Ja, halbes Jahr, gell? Wie hat sich das Training denn verändert jetzt für dich? Was ist anders geworden jetzt so mit dem Coach? Also erstmal ist es anders geworden, dass ich jede Trainingseinheit plötzlich wahrnehme. Wobei ich doch bei den Online-Trainingsplänen immer mal gesagt habe, oh, ja, heute ist es mir nicht so und habe das Training ausfallen lassen. Also seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich noch kein Training, was du aufgeschrieben hast, ausfallen lassen. Also ich trainiere regelmäßiger und mache im Prinzip auch das, was da steht. Für mich ist es einfach, ich muss mir keine Gedanken machen, was ansteht oder wie, das steht einfach da und das, was da steht, wird gemacht, fertig. So. Wenn ich es erfülle, ist es sehr schön. Wenn ich die Leistung nicht erfülle, ja, dann hatte ich halt einen schlechten Tag oder es ist irgendwas anderes. Also, aber gemacht wird es erstmal. Also von dem Punkt her ist es so, dass ich besser trainiere, also auch wirklich jedes Training wahrnehme. Mhm. Und was sich sonst verändert hat, es ist strukturierter, würde ich sagen, weil du machst dir die Gedanken, was notwendig wäre und da hast du halt dann Intervalle und so weiter und so fort. Und bei den Online-Trainingsplänen, naja, das ist, hat nicht so hingehauen. Ja. Ist halt auch nicht individuell, ne? Ja, das muss man schon sagen. Also, so. Also alles in allem muss man sagen, also dass die Saison 2018, die hast du sehr gut abgeschlossen, ne? Also mit dem Halbmarathon, das war schon wirklich sehr gut. Welche Ziele hast du für die kommende Saison und und damit verbunden, welche Erwartungen dann an mich als Trainer? Also mein großes Ziel jetzt für die kommende Saison ist, in Mainz einen Marathon zu laufen und den Marathon unter 4 Stunden. Wobei die Halbmarathonzeit von Dresden ja noch Besseres vermuten lässt. Dann müssen wir sehen, ob ich das Ziel nicht noch höher stecken werde. Das zeigt das Training dann. Oder die nächsten Wochen und Monate bis dahin. Nee. Ja, also an dich habe ich die Erwartung, dass du mich da relativ gut hinführst. Wo ich jetzt in Leipzig bei dem Marathon das Problem hatte mit der Nahrungsaufnahme, dass das wahrscheinlich ein Grund ist, dass ich da so kläglich versagt habe, dass du mir da Tipps gibst, dass ich, wie ich das richtig zu machen habe, wie ich da am besten auch durchkomme durch das Rennen. Ja, und das ist, das endlich schaffe, unter 4 Stunden im Marathon zu laufen. Also ich muss sagen, also mit der Halbmarathonzeit, also müsste das eigentlich schon wirklich dicker drin sein, aber wie gesagt, das, die Zeit wird es zeigen und das Training, aber ich bin guter Dinge, dass du unter 4 Stunden noch mit dicken Polster ins Ziel kommst. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt so mit dir trainiere, ich habe jetzt auch eine positivere Einstellung zu den Läufen, weil ich ja die Rückmeldung kriege, das Training lief gut, du hast die Intervalle geschafft, du hast die Läufe geschafft, alles in den Vorgaben und ich bin, glaube ich, im Kopf auch zuversichtlicher, dass ich bestimmte Sachen schaffen kann. Ja. Mhm. Wo, ja, ich setze mich sonst immer weiter hinten an und denke immer, ah, kannst du das, geht das überhaupt und so. Wo jetzt auch von dir da so die Rückmeldung kam, das ist drin, das geht und machen und schaffen. Genau. Ja, schön. Okay, dann freuen wir uns hier bei der Wechselzone, dich auf jeden Fall auf dem Weg nach Mainz und auch darüber hinaus zu begleiten. Und wir werden im Laufe der Saison nochmal, zwei Interviews auf jeden Fall nochmal führen und dann werden wir erfahren, wie die Saison für dich verlaufen ist. Aber vorerst erstmal danke fürs Interview. Ja, bitte. Danke, dass ich hier sein durfte. So, das war der Holger, dem wir für sein Ziel beim Mainzer Marathon auf jeden Fall ganz fest die Daumen drücken. Und ja, ich denke, wir sind sehr zuversichtlich, dass er das auch schaffen wird. Ja, als nächstes kommt der Patrick, der auch ein sehr ambitioniertes Ziel sich ausgesucht hat, und zwar beim Zugspitz den Supertrail XL, so 63 Kilometer und ein bisschen was. Ja, und was er noch so 2019 erleben wird, ja, hören wir uns jetzt an. Viel Spaß damit. Patrick, stell dich erstmal für unsere Zuhörer vor und erzähl mal ein bisschen was zu deinem sportlichen Werdegang. Ja, hi, ich bin der Patrick, ich bin 27, Physiotherapeut aus der Nähe von Trier, und ich, ja, mein sportlicher Werdegang ist ein bisschen wechselhaft. Ich habe eigentlich relativ früh mit dem Laufen angefangen, so mit Pampaslaufen hießen die früher bei uns, Pampasläufe, 400 Meter oder 100 Meter Läufe mit der Windel, mit an Papas Hand, und bin ja darüber eigentlich, habe ich weitergemacht, und also nichts Professionelles oder irgendwas, sondern einmal im Jahr so ein kleines Läufchen bis 1 Kilometer, glaube ich, habe ich noch eine Urkunde, und habe das Laufen an sich aber dann verloren, bin ein bisschen speckiger geworden, ein bisschen dicker geworden. Und irgendwann hat dann ein Freund gesagt, lass uns ins Fitnessstudio gehen. Und über lass uns ins Fitnessstudio gehen ist dann so ein bisschen semi-ambitioniertes Bodybuilding draus geworden, mit Trainer damals auch. Und dann habe ich den Faden auch wieder verloren irgendwann, aber aus heutiger Sicht war das gar nicht so schlecht. Und mal vor, ich sag mal so, 6, 7 Jahren, ich glaube eher 7 Jahre, jetzt kam mein Bruder auf mich zu und sagte, er ist speckig geworden, er wollte ein bisschen abnehmen. Und dann sind wir zusammen laufen gewesen, und ich war immer noch relativ fit, was Laufen angeht, bin immer mal wieder so 5 Kilometer, 6 Kilometer gelaufen, und aber vollkommen unregelmäßig, ohne Training, ohne alles. Und dann sind wir so einmal die Woche sonntags immer 5 Kilometer, und dann wurden das mal 8 Kilometer. Und mein Opa, selbst alter Marathoni, der hat dann irgendwann gesagt, mit ihren 5 und 8 Kilometern, das geht mir auf den Nerven, jetzt laufen wir mal einen Halbmarathon. Und dann sind wir sonntags mal einen Halbmarathon gelaufen, und das war 2017. Und ja, seitdem sind wir dann sonntags Halbmarathons gelaufen und irgendwann dann auch Wettkämpfen, aber immer nur einmal die Woche, immer nur ohne Training, einfach nur sonntags einen Halbmarathon. Und das hat uns dann so gut gefallen, Ende 2017, dass wir gesagt haben, jetzt laufen wir nächstes Jahr mal Marathon. Und ja, daraus ist das dann so gewachsen. Und dann wollten wir eigentlich den Frankfurt-Marathon im Oktober 18 als ersten Marathon wählen. Aber Training lief gut, und ich habe dann mit dem Tobias zusammen und auch mein Bruder, seine Frau, die will ich nicht unterschlagen, die war auch dabei. Und zu 14 sind wir eigentlich das ganze Jahr zusammen durchgelaufen, und Training lief gut, und dann haben wir den Luxemburg-Marathon im Mai 2018 vorgeschoben, der dann der erste war. Ja, das war es im Prinzip zur sportlichen Historie. Okay, interessant. Dazu muss ich nochmal zwei Nachfragen habe ich. Ja. Und zwar, zum einen hast du gesagt, es war gut, dass du mit Krafttraining aufgehört hast. Warum? Weil ich heute teilweise noch Probleme habe, die ich mir damals antrainiert habe, sage ich mal. Wir haben ziemlich bekloppt trainiert, und da waren Gewichte, Kniebeugen mit fast 200 Kilo dabei. Das ist halt, das geht nicht spurlos am Körper vorbei, das weiß ich jetzt heute. Das stimmt. Damals war ich halt jung und ja, beeinflussbar und dumm und habe das Gewicht gesehen und nicht den, ja, die Probleme, die vielleicht daraus entstehen können. Weil das Gewicht gepackt habe ich, Technik war egal. Mhm. Ja, krass. Ja, und sagen wir mal so, die sportliche Befriedigung war vom Krafttraining her gar nicht so groß, wie sie beim Laufen ist. Also ich bin beim Laufen sehr viel glücklicher, als ich im Krafttraining war. Oder anders gesprochen, zum Laufen muss ich mich nicht motivieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich meine Runde heute Abend drehen kann. Und beim Krafttraining war das eher schon so ein, oh, jetzt schon wieder trainieren gehen und jetzt nochmal trainieren gehen. Und denke, dass, ja, das war so der Grund, warum ich gesagt habe, gut, dass es aufgehört hat. Okay. Und die andere Frage ist, du hast erwähnt, dein Großvater ist auch Marathons gelaufen, auch wettkampfmäßig Marathons? Der war so ein Phänomen, der Typ, der ist irgendwie pro Woche, also laut eigener Aussage so, er hat immer gesagt, 400 Kilometer im Monat ist er gelaufen. Okay. Aber ohne Tempotraining, ohne, der ist einfach nur gelaufen. Einfach nur lange Läufe in einem Wohlfühltempo und hat trotzdem irgendwie eine Bestzeit von 3 Stunden 13 gehabt. Und okay, ja. Krass. Der war einfach gut. Schlecht, ja. Und der hat, das muss man dazu sagen, der hat erst mit 50 angefangen. Also seine Bestzeit hat er mit 60 aufgestellt. Und ja, krass, mit 60, 3,13, Hut ab. Ja. Bin immer, hätte immer gern gewusst, wenn der gefördert worden wäre, was daraus hätte werden können. Aber jetzt ist er 77, jetzt läuft er keine Marathons mehr. Aber ich muss sagen, ja, 400 Kilometer im Monat für über 50-Jährigen ist schon amtlich. Aber ich glaube, dein Großvater hat alles richtig gemacht, ne? Weil Umfang und dann noch Intensität da rein, plus das, ne, schon fortgeschrittene Alter, sage ich mal, ohne jetzt deinen Großvater zu nahe zu treten wollen, wäre dann, glaube ich, zu viel des Guten. Von daher, ich würde sagen, so aus der Sicht hat er alles richtig gemacht und im Endeffekt eine 3,13 mit 60 ist ja schon wirklich richtig, richtig krass gut, ja, auf jeden Fall. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt wieder auf dich. erzähl doch mal, wie bist du denn auf mich als Trainer aufmerksam geworden und was hat dann für dich im Endeffekt den Aufschlag gegeben, dass du dich dazu entschlossen hast, dich von mir coachen zu lassen? Die, also ist eigentlich relativ simpel, sag ich mal. Ich habe auch den Erdnussbutter-Podcast gehört, den Daniel und den Niklas, und die dann schon mal über dich geredet haben, und dann war auch eine Mixed-Episode, Wechselzone im Erdnussbutter-Segment oder Erdnussbutter in der Wechselzone, irgendwie sowas. Und wo ihr zusammen eine Folge gemacht habt, die ich dann gehört habe, wo ich von euch dann das erste Mal gehört habe. Und relativ kurz danach, als ich das gehört habe, hat der Tobias, den du ja auch coachst, der dann gesagt, ich habe mir jetzt hier den Adrian angelacht und will ein bisschen mehr Struktur in mein Training. Und das habe ich mir so 6 Wochen angeguckt oder 8 Wochen. Und dann habe ich gesehen, wie gut der geworden ist und welche schöne Struktur der in seinem Training hat. Und dann war diese ominöse WhatsApp-Gruppe vom ZUT dieses Jahr bei WhatsApp, die ZUT 2019-Gruppe. Und da warst du ja auch drin. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben, weil ich gedacht habe, der ZUT war der Plan. Und so ein Marathon-Training, das kriegst du im Internet dir runtergeladen bei laufen.de oder so, einen Trainingsplan. Aber wie man für ein Ultra trainiert, habe ich keine Ahnung. Und dann brauchte ich fachlichen Rat. Das war das, wie ich angeschrieben habe. Und dann ist das irgendwann, ich habe nochmal nachgeguckt, Anfang August kam es zustande letztes Jahr. Okay, und also du hast es gerade erwähnt, seit August arbeiten wir zusammen. Das sind schon mittlerweile ein paar Monate und seitdem hast du ja auch schon ein paar Wettkämpfe gemacht. Wie hat sich das Training seitdem verändert, seitdem wir zusammenarbeiten? Ja gut, ist viel strukturierter. Habe keine Ausreden mehr. ich kann... wie hat das Training verändert? Das Schönste daran ist eigentlich, ich sag mal, die Verantwortung abzugeben. Ich muss mein Training nicht selber planen. Ich gucke dann am Wochenende in die App rein und dann sehe ich, ob du den Plan hochgeladen hast schon oder nicht. Und dann sehe ich, was ich machen soll, und dann mache ich das. Und das ist eigentlich das, was ich... Ich muss nicht mehr selber planen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, Verantwortung abzugeben. Okay, und wie lief dann noch die Saison 2018? Wie lief das dann für dich zu Ende? Du hast es ja bis Luxemburg, hast du ja erwähnt, ne? Da war ja der erste Marathon. Ja, das Lustige war, 2017 haben wir ja diese Halbmarathons alle gelaufen. Und also viele einmal im Monat einen Wettkampf. Und die habe ich 2018 auch nochmal gelaufen. Das heißt, ich hatte einen direkten Vergleich. Und da war im September der Testwettkampf, der erste Wettkampf, den wir zusammen gemacht haben quasi, der Halbmarathon in Remich. Dieser super langweilige 10 Kilometer an der Mosel entlang und rumdrehen und zurück. Oder 10, weiß schon was, das 21,1 rauskommt. Und dann... Den habe ich im Jahr davor mit 2:08 beendet und dann jetzt mit deinem Training mit in 1:31 oder was war. Also bin ich eine gute halbe Stunde schneller geworden auf dem Halbmarathon. Und ja gut, Frankfurt-Marathon war ja auch fast 40 Minuten schneller als Luxemburg-Marathon. Und da war noch dieser Hunsbuckel-Trail, dieser Traillauf über 39 Kilometer. Da bin ich fast eine Stunde schneller gewesen. Also das war schon sehr ordentlich. Das kann man wohl sagen, ja. Ja, gerade bei dem Halbmarathon, da hast du ja richtig guten Tag gehabt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das lief ja wirklich, wirklich sehr gut für dich an dem Tag. Aber auch scheiße geschlafen an dem Tag. Also das stimmt, aber ja, das hattest du aber bei Frankfurt auch, ne? Das, ja, das habe ich eigentlich relativ häufig vor Wettkämpfen. Die Aufregung ist schon da. Ja. Ja, aber das ist ja auch irgendwo auch ein gutes Zeichen, ne? dass dir das auch irgendwie alles wichtig ist, was du da machst. Ja, also dann erzähl doch mal was zu der Saison 2019. Also was hast du dir für Ziele vorgenommen? Was steht an dieses Jahr? Also stehen viele Sachen an bis jetzt in der ersten Jahreshälfte. Zweite Jahreshälfte habe ich noch komplett offen gelassen und habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt als nächstes steht im März der Barcelona-Marathon an. Und was der erste richtige Auslandswettkampf wird. Also Luxemburg ist ja auch Ausland, aber das ist ja von mir aus hier nur ein paar Kilometer hinweg, da bin ich ja eine halbe Stunde bin ich in Luxemburg. Und Barcelona wird der erste richtige Auslandswettkampf und dann noch in Barcelona und dann noch ein Marathon. Und der aber eigentlich komplett im Schatten vom Zug steht, vom Zugspitz, weil das Supertrail wird mir laufen, die 60 Kilometer. Mhm, ja. Und das wird der Hauptwettkampf jetzt, denke für dieses komplette Jahr, aber vor allen Dingen für die erste Jahreshälfte. Mhm. Und dazwischen im April habe ich noch diesen Barefoot Running Coach von der Barefoot Academy, wo ich dann also barfuß laufen lerne und mich dann Coach schimpfen darf. Daraufhin, das ist im April noch eine Woche. Mhm. Und sonst ist, wir haben einen Halbmarathon in Saarbrücken jetzt als Testwettkampf für Barcelona. Im Februar irgendwann ist Saarbrücken Halbmarathon. Ich glaube 17. weiß ich nicht mehr. Und ja, ansonsten steht alles im Schatten des Zuts dieses Jahr. Okay, ja, das ist schon für die erste Jahreshälfte ist das schon ein bisschen was, ne? Hast du dir ein bisschen was vorgenommen? Ja, und alles in allem muss ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Ganze mit dir, auf die Zusammenarbeit. Es wird bestimmt auch sehr interessant hier für die Zuhörer, das zu verfolgen, gerade wie sich das Training und später auch der Wettkampf selbst an der Zugspitze entwickelt. Ja. Bin gut. Gespannt. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das erste Interview. Danke und, auch. Ja, wir hören uns dann nach dem Zugspitz Super Trail. Ja, ich bin gespannt. Ja. Bis dann. Gut. So, das war's quasi mit den Wechselzone-Athleten. 4 Stück an der Zahl, jeder ein unterschiedliches Ziel, mehr oder weniger. 2 Marathonis haben wir dabei. Eine beim Debüt, der andere versucht seine Bestzeit zu haben. Ja, genau. Danke. Dann haben wir noch einen beim Zugspitz dabei, der sich ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Ziel da gesetzt hat, muss ich sagen. Also ich habe da übelsten Respekt vor. Und natürlich den Spezi Henning, der den Vollblut-Triathleten. Der, ja. Also überall unterwegs ist. Von dem wir noch jede Menge hören werden. Ja, der rockt das, denke ich, auf jeden Fall. Aber ich bin auch schon auf die nächsten Folgen gespannt, wenn es dann soweit ist, dass sie ihre Wettkämpfe hinter sich gebracht haben und dann schon mal berichten können, wie es für sie gelaufen ist. Genau. Ja. Und dann hören wir mal, ob sie mit Adrian als Coach zufrieden waren, auch nach den Wettkämpfen noch. Vorher hat sich das ja alles ganz gut angehört bis jetzt und dann schauen wir mal, wie das in ein paar Wochen sich anhört. Kurze Frage, fühlst du jetzt mehr Druck, dass du jetzt das alles öffentlich hier gemacht hast? Nein, ganz und gar nicht. Das passt schon. Okay. Das läuft schon alles ganz gut. Gut, dann können wir ja mit diesen Worten die Episode beenden und ich verabschiede mich von euch schon mal und auch mal bei kaltem Wetter draußen laufen gehen. Ja, so sieht es nämlich aus. Viel Spaß dabei. Oder Radfahren. Oder Radfahren. Hier, der Thomas, der Spezi, der hier als draußen rumfährt mit dick eingemurmelt. Vielleicht noch eine Sache, das ist immer so lustig, wenn man so lange bei der Temperatur draußen Rad fährt, dann kommst du nach Hause und die ersten Sätze, die du sagst, dann fängst du einfach nur an zu lallen, weil deine Lippen eingefroren sind. Ja? lade ich mich jedes Mal über mich selber kaputt. Naja, aber es ist es trotzdem wert, bei dem schönen Wetter, auch wenn es kalt ist, draußen zu fahren. Also mach das mal schön. Genau. Ja. Oder geht mal schwimmen. Okay, dann könnt ihr auch gleich den ganzen Triathlon machen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ja, Lukas hier nochmal. Ich muss nochmal einen kleinen Einwurf machen, bevor ich euch entlasse. Ich hatte in der Folge vergessen zu sagen, dass ihr gerne nochmal bei Facebook reingehen könnt. Da ist immer noch das Voting für den besten Namen von dem Trainingslager. Und ja, einige von euch haben das auch gemacht. Dafür sehr vielen Dank. Finde ich sehr cool, dass dann doch die Teilnahme so positiv bis jetzt ausgefallen ist. Aber ich möchte trotzdem nochmal Werbung hierfür machen. Es läuft noch bis nächste Woche. Samstag würde ich es laufen lassen, dass wir das, ich denke, wir werden wieder Sonntag aufnehmen, mit einbringen können. Also geht nochmal bitte drauf und votet doch für den besten Namen. Das wird uns sehr freuen. Danke und jetzt... Ja, viel Spaß beim Weiterlaufen. Tschüss.